Aus Anlass des 22. Todestags von Präsident Kim Il-sung fanden in Nigeria, Tansania, Kenia und Äthiopien Gedenkveranstaltungen, in Finnland und Deutschland Seminare über seine Verdienste und in Mexiko und Südafrika Vortrag und Filmvorführung statt. An den Veranstaltungen beteiligten sich die Persönlichkeiten verschiedener Kreise und die Massen in den betreffenden Ländern. Auf dem Seminar in Finnland wurde ein Brief an Genossen Kim Jong-un angenommen.